Der Fernseher war ein voller Erfolg. Die Zimmerantenne empfing nur den in Manchester stationierten Sender WMUR mit gelegentlich, nun ja oftmals, verschneitem Bild. Aber nachdem Phil schließlich eine Dachantenne installiert hatte, bekamen die Parkers tatsächlich auch zwei Bostoner Sender herein, WNAC und WHDH. Phil und Sal hatten Freude an Abendunterhaltung wie The Red Skelton Hour und Schlitz Playhouse, doch für Jake bedeutete das Fernsehen weitaus mehr als reine Freude, er schloss es mit all der Inbrunst einer ersten großen Liebe ins Herz. Nach der Schule schaute er Weekday Matinee, wo die ganze Woche über derselbe alte Spielfilm lief. Er schaute Jack and Pat's Country Jamboree, er schaute Boston Blackie, er schaute Werbung für Camel-Zigaretten und Babo-Putzmittel. Samstags versammelten sich seine Freunde und er wie in der Kirche um Crusader Rabbit, die kleinen Strolche und tausende von alten Zeichentrickfilmen zu schauen. Sally Ann war zuerst belustigt, dann beunruhigt. »Er ist süchtig nach dem Ding«, sagte sie, ohne im geringsten zu ahnen, dass dieser elterliche Aufschrei sich Generation für Generation wiederholen würde. »Er spielt gar nicht mehr mit dir, wenn du nach Hause kommst, sondern will nur noch irgendeinen miesen alten Hopalong-Cassidy-Film glotzen, den er schon x-mal gesehen hat.« In Wirklichkeit hatte Jake manchmal durchaus Lust auf ein bisschen Baseball hinter der Garage, ein paar Schläge, wenn Phil ihm den Softball zuwarf, aber diese Gelegenheiten waren seltener geworden. In der Zeit vor dem Fernseher hatte Jake auf der Türschwelle mit angezogenem Handschuh und seinem Baseballschläger neben sich auf seinen Dad gewartet. Die Wahrheit war, dass Phil das abgenommene Interesse seines Sohnes weniger bekümmerte als Sal. Als der Antwortmann ihm gesagt hatte, dass Jake keinen organisierten Mannschaftsbaseball spielen werde, nein, nicht einmal an der Highschool, hatte er sich zuerst schreckliche Möglichkeiten im Kopf ausgemalt, wie alle Eltern das tun würden, aber jetzt zeigte sich, dass der Grund deutlich profaner war. Jake verlor einfach das Interesse an Baseball, so wie Phil selbst das Interesse am Klavierunterricht verloren hatte, als er ungefähr in Jakes Alter gewesen war. Jake fing an, inspiriert von Serien wie The Lone Ranger und Wild Bill Hickok, seine eigenen Western-Geschichten zu schreiben. Jeder Titel trug ein Ausrufezeichen und lautete etwa »Duell in Laramie« oder »Schießerei am Dead Man's Canyon«. Sie waren reißerisch, aber gar nicht mal so übel, zumindest in den Augen des Vaters des Autors. Vielleicht würde er eines Tages Schriftsteller sein, anstatt Outfielder für die Boston Red Sox. Phil hielt das für eine prima Aussicht. Eines Abends rief Blaylock Atherton an und wollte wissen, ob Phil noch einmal darüber nachgedacht habe, für den Senat zu kandidieren. Vielleicht nicht dieses Mal, aber wie wär's mit 1956? Phil meinte, er werde es sich überlegen. Er teilte Atherton mit, dass Sally Ann nicht gerade begeistert von der Idee sei, fügte aber hinzu, dass sie ihn unterstützen würde, falls das seine Entscheidung wäre. »Nun, überlegen Sie nicht zu lange«, sagte Atherton, »in der Politik müssen wir vorausschauend denken. Sie wissen ja, Tempus fugit.« »Habe ich gehört«, sagte Phil.